liegen. Was kommt er da sehen? Einen kleinen grünen Kobold aus dem alten Baume hin. Hey, kleiner Kerl, so wart ihr nur. Was macht denn so ein Kobold wie du denn hier? Immer den Gestalt der kleine Alus ins Gesicht, bevor er überhaupt. Er blickte eine große Kobolden-Stadt. In der Mitte steht ein Brunnen, ja ungeheuer groß. Rundherum die Häuser, so recht und famos. Plötzlich erschien ein dicker Kobold und er sprach: So hilf uns doch! Er erzählte ihm von einem bösen Troll, dieser hielt in das Dorf der großen Groll. Alles er versprach, ihnen zu helfen. Gab er sich auf die Suche nach dem bösen Troll. Und er fand ihn unter einer Buche, schlug sich den Magen voll. Der Troll, er war sehr überrascht, als er Alois dann erwacht. Das Einzige, was er als Waffe fand, war die Wildschweinkeule in seiner Hand. Ein heftiger Kampf, der nun begann, Alois allein den Troll besiegen kann. Kräftig schlug der Troll auf das Aalschild drauf, doch das Trolle Schicksal nimmt nun seinen Lauf. Der Blick wie ein Riesen trat der Recke zurück, der Troll hat nicht gerechnet mit des Helden Geschick. Beim nächsten Schlag des Trolls wollte er sich zur Seite. Der Troll stürzt nach vorn, das ist die Gelegenheit. Mit höchster Kraft um alles mit dem Schwerte auf ihn ein. Das soll nun das Ende dieses bösen Trolles sein. Blut überströmt, so viel er hernieder. Alois war im Kampfe der Sieger. Der Kobolden kam hier doch schließlich zurück. Sie konnten kaum fassen, dass ihre Glück. Bis in den Morgen, so feierte man, dass der Troll keinen Kobold mehr quälen kann.